Kopf ist krank, in meinem Herz pocht schwarzes Blut. Mein Kopf ist krank, in meinem Herz pocht schwarzes Blut. Mein Kopf ist krank, in meinem Herz pocht schwarzes Blut. Meine Schläfen explodieren, ich ertrag die Wut. Ich bin aussässig, niemand schert sich weiter drum. Wo ich bleib, wenn ich nichts mehr hab, darauf wette ich. Ich bin nicht allein, ich hab meinen Schmerz als meinen besten Freund. Den Teufel in mir drin, als meinen größten Feind. Ist es so, wenn ich rhyme, hab ich kurz Frieden. Und ich schreib meine Texte, als würde ich durch mich durchfliegen. Mein Block ist dunkel und der Pott weint vor Aggression. Smog in der Fresse und ich schrei, Gott, komm ich schon. Assassin, ja, mein Leben ist vorherbestimmt. Granit in meiner Brust abgestumpft, diese Leere stinkt. Alles um mich rum ist kalt, Mann, ich tick aus. Dies ist Babylon, willkommen, gib nen Fick drauf. Und meine Flügel sind gebrochen, mir ist nichts heilig. Am Ende des Tunnels wartet die Hoffnung, für dich bleib ich. Für dich fight ich. Bam, Granit in meiner Brust, Assassin.